Мы продолжаем новую серию. Also wir machen weiterhin mit unserer neuen Serie. Новую серию проповедей. Also neue Predigtserie. Lifehack. Also Lifehacks. Для тебя. Für dich. Для тебя. Also für dich. У вас такое слово Lifehack. Also einfach dieses Wort Lifehack. Да? Это такая фишка. Das ist so ein Tipp. Которая помогает нам. Was uns helfen sollte. Объясняет, как надо делать какие-то вещи. Also sie erklärt uns, wie wir manche Dinge tun sollen. Трюки. Das sind Tricks. И сегодня у нас лайфхак. Und heute haben wir einen Lifehack auch. Как достичь цели, моей цели, без стресса. Also wie ich mein Ziel ohne Stress erreichen kann. Как нам достичь нашей цели, но без стресса. Wie können wir unser Ziel erreichen, aber ohne den Stress. Чтобы мы остались живы. Damit wir noch leben dabei. Здоровы. Damit wir noch gesund bleiben. Узнаем? Wollen wir das Вы со мной? Wollen wir das auseinandernehmen? Тогда поехали. Dann mach mal. Давайте мы откроем Луки 23 главу. Lass uns gleich Lukas aufmachen, 23. С 39 стиха по 43. Das sind die Verse 39 bis 43. Мы начинаем с лайфхака для небес. Also wir fangen an mit Lifehack für den Himmel. Вы все знаете эту историю. Also ihr kennt alle diese Geschichte. Это классическая история. Das ist die klassische Geschichte. Драматическая. Eine sehr dramatische Geschichte. Иисус висит на кресте. Also Jesus hängt am Kreuz. И по бокам висят двое разбойников. Und rechts und links hängen zwei Verbrecher. Все знают, что такой был сюжет. Все? Also jeder kennt diese Szene aus der Bibel. То есть об этом знают и верующие, и неверующие. Also davon kennen sogar sowohl Gläubige als auch nichtgläubige Menschen. То есть есть даже такие знаменитые картинки. Also es gibt sogar so berühmte Bilder. Они висят на кресте. Also sie hängen alle am Kreuz. Страшный момент. Das ist ein furchtbarer Moment. Страшный час. Das ist eine furchtbare Stunde. И у них происходит диалог между собой. Und es geschieht ein Dialog zwischen denen. То есть представьте три креста. Also stellt euch vor drei Kreuze, also nebeneinander. Один, второй, eins, zwei третий. Und drei. Посередине висит Иисус. Und in der Mitte hängt Jesus. И один, мы читаем, один из повешенных злодеев злословил его и говорил, если ты Христос, спаси себя и нас. Другой же... Okay, und wir lesen jetzt über den ersten, einer der gehängten Übeltäter, aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich doch selbst und uns auch. Другой же, напротив, унимал его и говорил, или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? Ведь мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли. А он ничего худого не сделал. Der andere beantwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. И сказал Иисусу, помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Königsherrschaft kommst. И сказал ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir noch im Paradies sein. Итак, хорошая новость. Also eine gute Neuigkeit. Господь может. Der Herr kann. Спасти любого грешника. Also jeden Sünder retten. Даже в последнюю минуту его жизни. Sogar im letzten Moment seines Lebens. Можно потише сделать проповедника? Господь силен спасти. Also der Herr ist stark zu helfen. Самого последнего. Also den letzten Sünder. Этот разбойник был разбойник. Also dieser Verbrecher war ein Übeltäter. Почему он висел на кресте? Also wieso hang er am Kreuz? Это была смертная казнь за преступление. Also das war ein Todesstrafe für ein Verbrechen. И он сам это подтверждает. Und er bestätigt das ja selber. Мы висим здесь справедливо. Also er sagt, wir hängen hier gerechterweise. Это смертная казнь. Das ist eine Todesstrafe. Мы грабили. Also wir haben Verbrechen getan. Убивали. Wir haben gemordet. И это заслужили. Und wir haben das verdient. И вот Господь силен спасти даже такого. Und der Herr ist stark genug, sogar so einen Menschen zu retten. Но при условии. Aber mit einer Bedingung. Есть условия. Also es gibt eine Bedingung. Скажи условие. Sag mit mir eine Bedingung. Это его покаяние. Das ist seine Bekehrung. Причем здесь. Und dabei hier. Он не кается классической молитвой покаяния. Also er bekehrt sich nicht mit einem klassischen Gebet, dem Übergabegebet. На него не возлагают руки апостола и диктуют ему молитву. Also die Aposteln tun nicht die Hände auf ihm und er wiederholt dann das Gebet nach nach ihnen. Здесь сам разговор со Христом. Also hier findet ein Gespräch mit Christus statt. Зачёлся ему как покаяние. Und das hat ihm, das wurde ihm angerechnet als eine Bekehrung. Он признаёт Христа Господом. Also er bekennt den Christus als seinen Herrn. Он говорит: «Помяни меня в царстве своём». Er sagt: «Gedenke an mich in deiner Königsherrschaft». То есть он верит, что это Господь Иисус Христос. Das heißt, er glaubt, dass es der Herr ist, Jesus Christus. И он знает, что он грешник. Und er begreift, dass er ein Sünder ist. А Христос невинный. Und der Christus unschuldig ist. И Христос видит это в этом простом разговоре. Und der Christus sieht an diesem einfachen Gespräch. И ему это зачлось как покаяние. Und das wurde ihm angerechnet als die Bekehrung. Разбойник даже не надеялся. Also dieser Verbrecher hat nicht einmal Hoffnung gehabt. Он говорит: «Помяни меня в своем царстве». Er sagt einfach: «Gedenke an mich in deiner Königsherrschaft». Ну типа, ну поставь там свечку за меня. So ungefähr, stell halt dort für mich eine Kerze auf. Иисус говорит: «Истинно со мной будешь сейчас в раю». Aber Jesus сегодня. Sagt, er sagt dir wahrlich, dass du heute noch mit mir im Paradies sein wirst. То есть вот это вот его отношение. Also seine Haltung. Обращение. Seine Hinwendung. Оказалось покаяние. Hat sich als die Bekehrung herausgestellt. И он спасается перед смертью. Und er ist praktisch gerettet vor seinem Tod. Есть такой стереотип. Es gibt so einen Stereotyp. Ну что, перед смертью как бы все приходят к Богу. So ungefähr, dass alle vor dem Tod zum Herrn kommen. Ну что, перед смертью все призывают священников. Denn alle rufen einen Priester zu sich vor dem Tod. Но разве все каятся перед смертью? Aber bekehren sich tatsächlich alle Menschen zu Gott vor ihrem Tod? Разве все каятся на смертном одре? Also tun alle Menschen, die jetzt gerade sterben, sich zum Herrn bekehren? Оказывается, человек так устроен. Also so wie es aussieht, ist der Mensch so gebaut oder so gemacht? Что даже за 5 минут перед смертью? Dass er sogar 5 Minuten vor seinem Tod. Он может упорствовать. Kann er trotzdem stur sein. И богохульствовать. Und kann auch sogar Gott verlästern. Что делает этот разбойник? Und was macht dieser Übeltäter? Один кается. Der eine bekehrt sich. А другой продолжает издеваться над Христом. Und der andere fängt, macht weiterhin, also spottet weiterhin über den Herrn. Меня всегда поражал этот разбойник. Also mich hat immer dieser Verbrecher erstaunt. То есть насколько надо быть сильно упрямым? Also wie kann man denn so stur sein und so hartnäckig? Чтобы до последней минуты жизни богохульствовать. Um bis zum letzten Lebensmoment Gott zu verlassen und zu verspotten. И не попробовать покаяться. Und nicht einmal zu versuchen, Buße zu tun und sich zu bekehren. Ведь когда ты умираешь, denn wenn du stirbst, когда человек неверующий, wenn der Mensch nicht gläubig ist, ну ему же страшно, also er hat doch Angst, но он не знает, что там. Denn er weiß nicht, was auf ihn wartet. Ну, мне кажется, можно попробовать, а вдруг там что-то есть. Ну, возьми, покайся. Ich denke, man kann doch probieren. Also, tu Buße und erfahre selber, was dort ist. Понимаете? Versteht ihr mich? Когда дается возможность. Wenn einem eine Möglichkeit gegeben ist. Христос рядом. Der Christus ist neben dir. Да. Ну, вдруг там что-то есть после смерти. Ну, давай покайся на всякий случай. Also, vielleicht ist es doch dort etwas nach dem Tod. Dann lass mich doch jetzt Buße tun und bekehren. Согласны, что это логично? Stimmt ihr mir zu, dass es logisch ist? Ну, ты же ничего не теряешь. Also, du verlierst doch nichts. Ну, был атеистом, жил атеистом. Ja, du hast als Atheist gelebt. Ну, перед смертью можно так на всякий случай засомневаться. Aber vor dem Tod kannst du doch für den Fall der Fälle doch ein bisschen daran zweifeln. А вдруг Бог есть? Vielleicht gibt es Gott doch. Ну вот покаюсь на всякий случай. Also werde ich jetzt so vorsichtshalber mich bekehren. Но нет. Aber nein. Упрямство этого разбойника побеждает. Also diese Sturheit von diesem Verbrecher siegt. Его наглость, дерзость. Also seine Frechheit, seine Dreistheit, das siegt in ihm. Она идет до смерти. Also sie verfolgt ihn bis zu seinem Tod. Причем смерть у обоих справедливая. Wie schon gesagt, dass der Tod bei beiden ja gerechterweise ist. Они даже, эти два разбойника, они не жалуются на жизнь. Also diese beiden Verbrecher, die murren nicht einmal über ihr Leben. Они не могут быть обижены на Бога, что он допустил. Also sie können nicht auf Gott beleidigt sein, weil Gott das zugelassen hat. Типа, за что мне все это? So ungefähr, wofür habe ich das verdient alles? Я никого не убил, не ограбил. Ich habe doch niemanden umgebracht, ich habe niemanden bestohlen. Почему я умираю? Also wieso sterbe ich denn dann? Они и убили, и ограбили. Sie haben sowohl bestohlen, sie haben auch sowohl gemordet. И у них не было никаких вопросов. Und sie haben überhaupt keine Fragen mehr offen gehabt. Никаких обид на Бога. Sie haben keine Kränkungen auf Gott gehabt. Но один кается. Aber der eine bekehrt sich. А другой до конца. Und der andere geht bis zum Schluss. Еще богохульство. Und dabei spottet er noch über Gott. То есть эта картина, эти три креста. Also dieses Bild, diese drei Kreuze. Она показывает положение мира. Das zeigt uns die Haltung, der Zustand der Welt. Такая модель отношения ко Христу. Das ist so ein Modell der Haltung zum Christus gegenüber. Три варианта. Also drei Varianten. То есть первый. Also die erste Variante. Когда человек живет во Христе. Wenn der Mensch im Christus lebt. Когда он христианин. Wenn er ein Christ ist. Когда он знает, куда идет. Wenn er weiß, wohin er geht. Он умирает в настоящем покаянии. Also stirbt ja in der echten Buße, in der echten Bekehrung. То есть крест посередине, который, also, да? Das Kreuz, was in der Mitte ist. Христос знал, куда он идет. Also der Christus wusste, wohin er geht. Что будет. Und was danach auch passiert. Но он умирает. Aber stirbt. И другие. Und die anderen beiden. Другая модель. Also das andere Modell. Это подчеркиваю, это модель человечества. Das ist das Modell der Menschheit. Модель отношения ко Христу. Das ist Modell der Haltung zum Christus. Вторая модель – это разбойник, который кается перед смертью. Also das zweite Modell ist der Verbrecher, der vor seinem Tod bekehrt. То есть покаяние перед смертью, когда человек потерял всю жизнь. Also die Bekehrung kurz vor dem Tod, wo der Mensch sein Leben verloren hat. Но спасает душу перед смертью. Aber rettet seine Seele vor seinem Tod. Как Библия говорит, как бы из огня. Wie die Bibel so spricht, wie aus dem Feuer gerettet. Его Господь выхватывает из огня в последний also момент. Also der Herr reißt ihn aus dem Feuer im letzten Moment raus. Потому что он успевает протянуть руку. Господь, weil, спаси меня. Weil noch schafft, seine Hand zu ihm zu strecken und sagt, Herr, rette mich. Жизнь вся потеряна. Das Leben ist komplett verloren. Но душа спасена. Aber die Seele ist gerettet. Там наград немного будет, мягко говоря. Вообще не будет. Also dort wird das nicht so einfach sein. Но душа спасена, она будет в раю. Aber seine Seele ist ja gerettet, sie ist im Paradies dann да, später. Да, будет славить Господа, как пастор говорил. Und die wird den Herrn preisen, wie der Pastor schon gesagt hat vorhin. Но жизнь потеряна. Aber das Leben ist verloren. Знаете, есть такое выражение? Kennt ihr diesen Ausdruck? Кто кается в старости? Also derjenige, der im Alter sich erst bekehrt. Спасает душу. Rettet seine Seele. А кто кается в молодость? Und derjenige, der in seine Jugend zum Herrn kommt. Спасает жизнь. Der rettet sein Leben. И жизнь, и душу. Rettet sein Leben und и seine Seele. Благословенно. Und du kannst gesegnet leben. И третья модель. Und das dritte Modell. Противление Богу до смерти. Das ist die Widerspenstigkeit bis zu dem Tod dem Herrn gegenüber. Активное и осознанное. Also aktiv und bewusst gemacht. Разбойник висит на кресте и издевается над Христом. Also der Verbrecher hängt am Kreuz und verspottet immer noch den Herrn. Он даже не молчит. Schweigt nicht einmal. Типа, ну ладно. So ungefähr, okay. Он активно издевается. Aber spottet aktiv über den Herrn. И осознанно. Und auch bewusst dabei. И вы знаете, эти три картины, эти три креста. Und wisst ihr, diese drei Bilder, diese drei Kreuze. Это все из жизни. Das ist alles aus unserem Leben. Это все происходит в жизни. Das geschieht alles im Leben. Это не какой-то миф. Das ist nicht nur irgendein Mythos. Не так давно. Vor kurzem. Одна наша знакомая наших знакомых. Also дальняя знакомая. Also eine weite Bekannte. Она была при смерти. Sie war am Todesbett. Она знала, что она умрет. Also sie wusste, dass sie stirbt. Ей было предложено задуматься о Боге. Also ihr wurde angeboten, über den Herrn nachzudenken. Задуматься о том, что потом. Also nachzudenken, was danach geschehen kann. То есть она не была верующей. Also sie war nicht gläubig. То есть обычный человек, обычный самый. Also ein gewöhnlicher Mensch. И буквально за несколько дней до смерти. Und wortwörtlich paar Tage vor ihrem Tod. Но это предложение поговорить о Боге, задуматься. Also hat man ihr dieses Angebot gemacht, über den Gott nachzudenken. Она ответила конкретным богохульством. Sie hat mit einer konkreten Spott zurückgeantwortet. Даже хватило ума написать богохульство. Sie hat sogar so viel Kraft gehabt, noch das niederzuschreiben. Это был взрослый, нормальный, культурный человек. Das war ein erwachsener, gut gebildeter und gut erzogener Mensch. То есть это все из жизни, эти три модели. Also das ist alles aus dem Leben, diese drei Modelle. Три креста. Drei Kreuze. Это все происходит в нашей жизни. Das geschieht alles in unserem Leben. И покаяние этого разбойника. Und die Bekehrung von diesem Verbrecher. Это положение сердца. Das ist die Haltung des Herzens. Положение сердца, которое заметил Иисус. Das ist die Haltung des Herzens, was der Herr bemerkt hat. И это не формальный предсмертный ритуал. Das ist kein formeller Akt vor seinem Tod. То есть все-таки позвать священника на всякий случай, это тоже маловато. Also sozusagen, wenn du bloß einen Priester dann holst, wenn du kurz vor dem Tod stehst, genügt auch nicht ganz. Надо иметь открытое сердце для Бога. Also man sollte ein offenes Herz haben für Gott. Потому что покаяние, оно либо есть, либо его нет. Denn die Bekehrung ist entweder da oder sie fehlt gänzlich. Оно так просто не происходит. К нему надо прийти, also, осознать. Also es geschieht nicht einfach so. Man muss erst einmal das begreifen. Man muss erst einmal hinkommen. И один разбойник осознает. Und ein Verbrecher erkennt das. Они оба убивали. Also sie haben alle beide gemordet. Они оба крали. Sie haben alle beide gestohlen. Они равны. Sie sind gleich. Но один, то есть они убивали и не каялись. Also sie haben gemordet und sie haben dabei keine Buße getan. И тут один вдруг приходит к осознанию. Und hier plötzlich kommt einer zur Erkenntnis. Что я творил? Was habe ich denn alles angestellt? Господи, прости. Herr, vergebe mir. У второго такой же шанс. Und der andere hat dieselbe Chance. Висит Господь рядом. Der Herr hängt neben ihm. И он дальше начинает убивать уже словами. Aber er fängt weiterhin zu morden, aber jetzt mit den Worten. То есть покаяние у одного происходит, у другого нет. Also der eine, bei einem geschieht diese Bekehrung, bei dem anderen nicht. Один осознает, другой прикалывается дальше, издевается. Der eine erkennt das und der andere macht einfach weiter. То есть это вызов всем нам. Also das ist eine Herausforderung an uns alle. Разбойник. Ein Verbrecher. Грешник. Ein Sünder. Кается и спасается. Tut Buße, bekehrt sich und wird gerettet. А может быть, наша бабушка, Божий одуванчик, und vielleicht unsere Großmutter, die total unschuldig которая aussieht, Мухи не обидела, die nicht einmal eine Fliege was zuleide getan hat, она не кается, und sie bekehrt sich nicht, и не спасается, und wird nicht gerettet, потому что сердце не открыто для Бога, weil das Herz nicht für Gott geöffnet ist. Даже если она не богохульствует, как этот разбойник, auch wenn sie nicht spottet wie dieser Verbrecher hier am Kreuz, а в принципе мы все были разбойниками до Христа. Denn im Prinzip, wenn man so, also im Prinzip sind wir alle, alle Spotter gewesen, bevor wir zu Gott gekommen sind. Мы все грешные. Also wir sind alle Sünder. Иисус пришел, нас простил. Und Jesus kam und hat uns gerettet und hat uns vergeben. То есть каждый разбойник в своей сфере. Also jeder ist ein Verbrecher in seinen Sphären. Проказник. Also einer, der Blödsinn macht. И это состояние покаяния. Und das, diese Haltung, oder dieser Zustand der Bekehrung, der Buße, also diese Haltung des Herzens, спасает разбойника, грешника. Es rettet einen Sünder, einen Verbrecher. А бабушка тихая. Und eine stille Oma, если не имеет этого в сердце, wenn sie das nicht in ihrem Herzen hat, не идет ко Христу. Kann nicht zum Christus kommen. Поэтому это состояние сердца очень ценно. Deswegen dieser Zustand des Herzens sehr wertvoll. Состояние покаяния. Dieser Zustand, diese Haltung der Bekehrung. Состояние сожаления пред Господом. Und diese Reue vor dem Herrn. Это очень ценно. Das ist sehr wertvoll. Лови его. Fange es. Цени его. Und schätze es. А то оно может выветриться. Denn das kann passieren, dass es einfach schnell rauskommt. Понимаете? Aus dir oder verschwindet. Оно может улетучиться. Also das kann sich verschwinden. Потому что можно думать, in der Luft auflösen. Я поживу, поживу, поживу, погрешу. Und manche denken sich, ich werde mein Leben so leben, ein bisschen sündigen. А потом, как этот разбойник. Und dann wie dieser Verbrecher. В последний момент покаюсь. Im letzten Moment werde ich mich bekehren. И пойду в рай. Und dann werde ich in Paradies gehen. Ну не надо мне там небоскреб, как у Павла будет. Also ich brauche nicht so ein Riesenhaus wie der Paulus. Ну мне там конура какая-нибудь сойдет. Also mir reicht irgendwie so eine kleine Hütte. Давайте буду грешить, а потом как разбойник покаюсь. Deswegen lass mich jetzt mal sündigen und dann werde ich als ein Verbrecher, wie der Verbrecher, mich bekehren. Да, встречали тех, кто хочет покаяться только в глубокой старости? Habt ihr schon mal solche getroffen, die in ihrem tiefen Alter planen, sich zu bekehren? Но это очень рискованное состояние. Aber es ist ein sehr riskanter Zustand. Это очень рискованно. Das ist sehr riskant. Потому что завтрашний день нам неизвестен. Denn wir wissen nicht, was morgen passiert. Вообще неизвестен. Das ist uns unbekannt. Поэтому лайфхак важный. Сегодня кайся ты. Deswegen ein sehr wichtiger Lifehack für dich. Du sollst heute dich bekehren. Du sollst heute Buße tun. И кай ближних. Und bringe die anderen Menschen, dass sie sich zum Herrn bekennen. Solange du diesen Wunsch in dir verspürst und dass Menschen brauchen. Цени этот момент, не откладывай. Also du sollst diesen Moment sehr schätzen und verschiebe es nicht. Потому что как разбойник может не получиться. Denn es kann не успеть можно. Es kann passieren, dass du es nicht mehr schaffst, wie dieser andere Verbrecher. Давайте мы откроем Матфея 6:34. Lass uns mal in Matthäus 6:34 lesen. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Also ihr sollt euch nicht sorgen um das morgige Tag. Он сам о себе позаботится. Also der sorgt sich für sich selbst. Недавно имел разговор с неверующим приятелем. Ich habe vor kurzem ein Gespräch gehabt mit einem ungläubigen Kumpel. И он меня уморил просто вопросами. Und hat mich einfach durchlöchert mit seinen Fragen. А что будет, если так? Was passiert, wenn es so und so passiert? А что будет, если в будущем будет так? Was passiert, wenn in der Zukunft das und jenes passiert? Как ты как верующий поступишь? Wie wirst du als ein Gläubiger handeln? А если церкви не будет? Und wenn die Gemeinde nicht da ist? А если так? Und wenn das und jenes? И он меня достал. Und hat mich echt genervt. Я говорю, это ты рисуешь проблемы завтрашнего дня какие-то. Und ich sagte zu ihm, weißt du, du malst hier irgendwelche Probleme für die Zukunft aus. Я должен сегодня мучиться, думать и давать тебе сейчас ответы. Also ich muss mich jetzt quälen, ich muss mich jetzt anstrengen, um dir irgendwelche Antworten zu geben, für die Zukunft. Я говорю, я не знаю, как я буду поступать. Ich weiß nicht, wie ich handeln werde. Но я знаю того, кто все знает. Aber ich kenne denjenigen, der alles weiß. То есть я иду с Господом в завтрашний день. Also ich gehe mit dem Herrn in den morgigen Tag. И там уже будет по ситуации. Und dort wird es so geschehen, wie es die Situation zeigt. Я не должен сейчас придумывать ситуации из будущего и за них нервничать уже сейчас. Also ich muss mir jetzt keine Situationen für die Zukunft ausdenken und schon jetzt mir so viele Sorgen machen. Завтрашний день сам будет заботиться о своем. Also der morgige Tag wird für seine Morgen sorgen. То есть нервы, которые надо сжечь завтра, пусть и завтра и сгорают, а не сегодня. Also die Nerven, die ich dann für die Zukunft verbrauchen werde, sollen dann in Zukunft passieren, aber nicht heute. То есть не моделируй проблемы будущие на сегодня и не проецируй их на сегодня. Also versuch nicht die Probleme, die Zukunftsprobleme zu modellieren und projiziere sie nicht in die Gegenwart. Это все сложности следующего этапа. Das sind alles die Schwierigkeiten von der nächsten Etappe. Допустим, где взять деньги на свадьбу внучки? Also zum Beispiel, wo soll ich das Geld für die Hochzeit von meiner Enkelin treiben? Правильная нужда, вопрос. Also ist das eine richtige Frage? В принципе, правильно. Also im Prinzip schon. Но если у тебя еще нет внучки, даже детей. Also wenn du noch keine Enkelin hast und sogar noch keine Kinder. Зачем сегодня переживать об этом? Wozu musst du dir heute noch Sorgen machen dafür? И откладывать, und, ущемлять себя. Und dann praktisch das Geld zurücklegen und sich dann dadurch schlecht fühlen. То есть не страдай из-за будущего. Also du sollst dich nicht quälen für deine Zukunft. Потому что мы не знаем, когда мы попадем к Богу. Denn wir wissen nicht, wann wir zu Gott gelangen. У разбойника был термин. Also der Verbrecher hat einen Termin gehabt. Ему назначили смертную казнь, он ожидал ее. Also man hat den Termin festgelegt, wo er praktisch ans Kreuz gehängt wird. Мы не знаем, когда мы попадем к Богу. Also wir wissen nicht, wann wir zu Gott kommen. И вдруг попадем. Und wenn wir plötzlich hinkommen. Он сказал, где ты был? Und dann fragt er, wo warst du? Почему ты не ходил, не было тебя? Wieso bist du nicht, wo warst du überhaupt? Ну, я работал, я пытался обеспечить будущее детей. Also, wieso bist du nicht in die Gemeinde gekommen? Ja, ich habe gearbeitet, ich habe versucht, die Zukunft meiner Kinder zu versorgen. Десятину не давал, потому что откладывал им на свадьбу, на права. Ich habe meinen Zehnten nicht gegeben, weil ich für ihren Führerschein, für ihre Hochzeit zurückgelegt habe. То есть это все беспокойство будущего этапа. Also, das sind alle Sorgen von einer zukünftigen Etappe. Они не должны воровать святость сегодняшнюю нашу. Sie dürfen nicht unsere Heiligkeit heute rauben. Поэтому живи одним днем. Deswegen lebe am heutigen Tag in der Gegenwart. Но с Богом. Aber mit Gott. Живи одним днем, но с Богом. Also lebe diesen Tag heute mit Gott, aber mit ihm. Как это? Also wie soll das geschehen? Это легкомысленно? Ist das oberflächlich oder leichtsinnig? Нет. Nein. Жить одним днем с Богом. Also Tag aus, Tag ein mit Gott zu leben oder den heutigen Tag mit Gott zu leben. Это значит ложиться спать. Das bedeutet ins Bett zu gehen. Не бояться, что ты проснешься на небесах. Ohne Angst zu haben, dass du im Himmel aufwachst. Засыпать каждую ночь. Also jede Nacht ins Bett zu gehen. И не бояться, что твоя жизнь вдруг закончится. Und keine Angst zu haben, dass dein Leben plötzlich zu Ende wird. То есть все возможные вопросы с Богом уладить в этот день. Also zu versuchen, alle möglichen Fragen mit Gott zu klären an diesem Tag. Как будто бы он последний. Als ob das der letzte Tag wäre. Последний. Als ob das der letzte Tag in deinem Leben wäre. То есть, когда проживай каждый день с Богом, как будто он последний. Also erlebe und lebe deinen Tag so mit Gott, dass, als ob das das letzte Tag wäre. Der letzte Tag wäre. То есть, когда ты чист перед Господом в своем положении, какое ты есть. Wenn du rein vor Gott stehst, in dem in der Zustand, wo du jetzt gerade bist. Невзирая на свое прошлое. Indem du nicht auf deine Vergangenheit zurückblickst. Господь его прощает. Der Herr vergibt dieses, diese Vergangenheit. Не мучаясь о прошлом. Und hör auf, dich zu quälen über deine Vergangenheit. Мол, вот я себя показывал в 43-м году, ох, сейчас бы там дело сделал. Also so ungefähr, wenn ich jetzt in meiner Jugend mich bekehrt hätte, dann hätte ich jetzt ein cooles Leben gehabt. Забывай о прошлое. Vergesse deine Vergangenheit. И не мучаясь из-за будущего. Und quäl dich nicht über deine Zukunft. Не дожидаясь светлого будущего. Und denke nicht ständig über die Zukunft nach. Не дожидаясь, пока выплачу все кредиты. Und indem du darauf wartest, bis du alle deine Kredite gelöscht hast. Когда всех детей переженю, и тогда уж послужу. Also bis du deine alle Kinder in die festen Hände gibst, dann fängst du an zu dienen. То есть засыпать с Богом с чистой совестью. Also ins Bett zu gehen und ein sauberes Gewissen vom Herrn zu haben. Сделав самое главное, что тебе необходимо. Also indem du alles Wichtigste machst, was du tun, was du tun musst. Для твоего положения. Also für deine Haltung. Мне приходилось присутствовать, когда люди уходили из этой жизни. Also ich war dabei, wo viele Menschen, wo einige Menschen, also ich war bei einigen Menschen, die kurz vor dem Tod standen. Их беспокоило самое важное und в тот момент. Also in dem Moment hat sie das eine sehr gesorgt. Они не говорили. Sie haben nicht davon gesprochen. Позаботьтесь о моей кошечке. Also kümmert euch um meine Katze. Или напишите у меня на памятнике стих Пушкина. Oder schreibt auf meinem Denkmal ein Gedicht von dem Pushkin. Они примирялись и каялись. Also sie haben sich versöhnt und sie haben Buße getan. Они были заняты самым актуальным и важным сейчас пред Богом. Also sie waren damit beschäftigt, das Wichtigste vor Gott zu bringen. Потому что они понимали, им уже некуда откладывать это. Weil sie begriffen haben, weil sie das begriffen haben, dass sie das nicht mehr verschieben können. Потом помолюсь, попощусь, покаюсь, послужу. Also später werde ich dann fasten, beten und dann zum Herrn kommen. И вот проводи каждый день как последний с Богом. Also verbringe deinen Tag so mit Gott, als ob das der letzte wäre. Применяй к нему такие стандарты. Und wende diese Standards an. Что бы ты сделал, если бы узнал, что тебе осталось жить один день? Also was würdest du tun, wenn du erfahren würdest, dass du heute den letzten Tag hast in deinem Leben? Сразу стандарты меняются. Аминь. Also die Standards werden sofort geändert. Amen. И я это видел несколько раз. Und ich habe das mehrere Male gesehen. Когда люди уходя с земли, wo die Menschen, indem sie starben, вещи, которые были важны на земле, они вообще не замечались. Dass die Dinge, die auf dieser Erde so wichtig sind, für sie nicht mehr keine Bedeutung mehr hatten. И была полная концентрация на Боге. Und sie hat eine volle Konzentration auf Gott gehabt. И это было свидетельством покаяния. Und das war das Zeugnis der Bekehrung. Как у этого разбойника. Wie bei diesem Verbrecher. У него концентрация на Иисусе. Seine Konzentration ist voll auf Jesus. Он говорит, мы не такие, как он. Er sagt, wir sind nicht so wie er. Он безгрешный, мы грешны. Er ist ohne Sünde, wir sind sündhaft. Он говорит, Господи, помяни нас. Er sagt, Herr, gedenke an mich, gedenke an uns. У него концентрация на Иисусе. Also seine Konzentration ist voll auf Jesus. Какой Иисус? Wie Jesus ist. То есть он Господь. Also er ist der Herr. Он невинный. Er ist unschuldig. Он сейчас пойдет на небеса. Er geht jetzt in den Himmel. И какой я? Und wie bin ich denn? Я грешный, я разбойник. Also ich bin ein Verbrecher, ich bin Sünder. Я вообще не достоин покаяния. Und ich bin überhaupt Прощения. Nicht würdig eine Vergebung. Господи, помяни там. Herr, gedenke an mich dort. Konzentration на Господе. Konzentration auf den Herrn. И пусть наше засыпание каждый день. Und unser Einschlafen soll jeden Tag so sein. Будет такое. Soll so sein. Господь и я. Herr und ich. Как у нас дела? Wie steht es zwischen uns? Что еще стоит сделать? Was soll ich noch tun? Что еще в своем сердце стоит сделать? Also was soll ich noch in meinem Herzen tun? И тогда твой каждый день будет наполнен максимально Господом. Dann wird dein jeder Tag maximal mit dem Herrn erfüllt sein. И тогда ты, если ты каждый день будешь делать стопроцентно, что можешь с Господом. Dann kannst du jeden Tag 100% geben, wenn du mit dem Herrn lebst. То также пройдет вся жизнь. So wird auch dein Leben verlaufen. Стопроцентно. Hundertprozentig. Хождение с Господом. Wandern mit dem Herrn. Когда ты засыпаешь. Wenn du einschläfst. И не боишься проснуться на небесах. Und hast keine Angst im Himmel aufzuwachen. Это еще не успел, я то не успел. Auch das habe ich noch nicht geschafft. Das habe ich noch nicht geschafft. Звони тому, звони этому. Also rufe den und jeden und den anderen an. Спишь? Schläfst du? Ну, прости ja, меня, все. Ich schlafe. Ja, tut mir leid. Потому что я хочу спокойно спать. Denn ich will ruhig schlafen. Amen.